also groß wie ein Fernseher. Potsdam. Juhu! Der Potsdam. Ja, da ist nicht mal mehr Polizeibeamter, wenn er aufgeht. Der Potsdam. Die ficken mir in den Arsch. Der Potsdam. Völlig verändert. Völlig aus der Welt getreten. Völlig ausgeschaltet. Der Potsdam. Oder ich gehe einfach da hoch bei der Trogi und zirk mal einfach ein Gramm Heroin in den Schädel. Yeah! Schön LSD in den Kopf, da kotzt er. Yeah. Also es ist noch mehr Polizeibeamter, wenn er aufgeht, da kotzt er. Schön auf Fetzen und dann ist das cool.